Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Möchten Sie wissen, wann Sie sterben werden? Wie viel Zeit Sie noch zu leben haben? In der Regel stellt man sich diese Fragen ja eher selten, es sei denn, man weiß um eine unheilbare, schwere Krankheit. Wenn es etwa abzuwägen gilt, ob man sich noch einer Operation oder Chemotherapie unterziehen will oder ob sich das im doppelten Sinne nicht mehr lohnt. Denn viele Therapien sind oft nicht nur schmerzvoll, sondern auch teuer. Und warum sollte man sie wollen, wenn man vielleicht nur noch 3 Monate lebt? Das Problem? Die Lebenserwartung eines Menschen genau vorherzusagen, das ist nahezu unmöglich. Jedenfalls für einen Menschen. Ein Forscherteam der Stanford University hat deshalb jetzt einen Algorithmus entwickelt, der dies können soll. Den Tod eines Patienten prognostizieren. Carina Frohn berichtet. Studien haben gezeigt, dass rund 80% der Amerikaner ihre letzten Tage am liebsten zu Hause verbringen würden, aber nur 20% tun es wirklich. Mit diesen Worten beginnt die Studie Verbesserung der Palliativversorgung mit Hilfe von Deep Learning. Hier haben Stanford-Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen einen Algorithmus entwickelt, der den Tod eines schwerkranken Patienten voraussagt, damit entsprechende Behandlungsmöglichkeiten ausgelotet werden können. Denn entgegen des Wunsches der Patienten sterben 2/3 der Amerikaner in Krankenhäusern, wo sie oftmals bis zuletzt belastenden Behandlungen ausgesetzt sind. Ein ähnliches Bild zeichnen Untersuchungen in Deutschland. Weil wenn Ärzte die Prognose von Patienten einschätzen, von kranken Menschen, also wie lange die höchstwahrscheinlich noch zu leben haben, sie damit eigentlich immer weiter nebenliegen und generell eigentlich unverbesserliche Optimisten sind. Bis zu 5-mal höher ist in der Regel die eingeschätzte Lebenserwartung im Gegensatz zur tatsächlichen, erklärt Lukas Radbruch. Als Chefarzt des Zentrums für Palliativmedizin am Malteser Krankenhaus Bonn hat er jeden Tag Kontakt zu Patienten, deren Tod von Menschenhand schon vorausgesagt wurde. Auf der Palliativstation kümmern sich Ärzte darum, Symptome wie Atemnot oder starke Schmerzen zu lindern. Heilen können sie die Erkrankungen jedoch nicht mehr. Also im Moment ist es definitiv eine subjektive Entscheidung, ob jemand bei uns Patient wird. Wie die Lebenserwartung aussieht, ist vielleicht ein bisschen weniger davon beeinflusst. Da muss ich auch mal zwischendrin meine Kollegen loben. Also die machen jetzt nicht noch die letzte sinnlose Therapie nur aus Verzweiflung noch mit, sondern auch da ist langsam Umdenken. In der Regel können Ärzte verschiedene Skalen zur Hilfe nehmen, um den Status des Patienten zu bestimmen, darunter der Palliativprognoseindex. Hier schaut sich der Mediziner den allgemeinen Zustand des Patienten an, ob er essen und trinken kann, ob er Wasseransammlungen im Körper hat, ob Atemnot im Liegen eintritt und ob er in einem Delirium ist. Aus den Parametern wird dann ein Score ermittelt, der über die weitere Behandlung entscheidet. Das komme oft zu spät, sagen die Stanford-Forscher in ihrer Studie. Diese Skalen wurden entwickelt, um sie auf der Palliativstation zu nutzen, wo die Krankheit der Patienten bereits fortgeschritten ist, anstatt dass sie den Nutzen von Palliativmaßnahmen schon früher anzeigen. Medizinische Daten seien so komplex, dass künstliche Intelligenzen die besser verarbeiten können als Menschen, meint Christian Baukage. Denn der Arzt würde nur eine begrenzte Zahl an Krankheiten pro Tag sehen, während in dieser Zeit die Maschine Millionen davon auswerten könnte, so Baukage. Der Professor für Informatik lehrt an der Universität Bonn und forscht am Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme. Ich forsche insbesondere an Algorithmen, die in ihrer Entscheidungsfindung nachvollziehbar sind. Das ist ganz wichtig. In einigen Anwendungen, zum Beispiel in der Medizin, ist es so, dass wenn so ein Algorithmus eine Diagnose trifft, dann muss die ja verlässlich sein. Das heißt, im Zweifelsfall müsste ein Arzt in der Lage sein, nachvollziehen zu können, wie der Algorithmus zu dieser Entscheidung gekommen ist. Auch den Wissenschaftlern aus Stanford ist das besonders wichtig. Sie setzen bei ihrem Algorithmus auf tiefe neuronale Netze, die ähnlich wie das Gehirn aufgebaut sind. Beim sogenannten Deep Learning durchlaufen die Informationen verschiedene Schichten. Die erste Schicht des neuronalen Netzes verarbeitet die Daten aus den Patientenakten. Die Ergebnisse werden dann an die nächste Schicht weitergeleitet. Diese zweite Schicht, auch versteckte Ebene genannt, verarbeitet die Ergebnisse der vorherigen Schicht und legt fest, welche Zusammenhänge zwischen den Informationen geschlossen werden. Das Endergebnis wird dann in der sichtbaren letzten Schicht ausgegeben. In diesem Fall also, wie lange der Patient vermutlich noch lebt. Für die Trainingsdaten der künstlichen Intelligenz gab es eine klare Einschränkung, heißt es in der Studie. Es sei daran erinnert, dass die Vorhersage der Sterblichkeit eine Voraussetzung für die Identifizierung von Patienten war, die von einer Palliativversorgung profitieren könnten. Den Forschern aus Stanford lagen die Krankenakten von 2 Millionen Erwachsenen und Kindern vor, die sowohl im Stanford-Krankenhaus als auch im Lucile Packard-Kinderkrankenhaus zwischen 1995 und 2014 behandelt wurden. Benutzt haben sie für das Training der künstlichen Intelligenz am Ende aber nur rund 220.000 Fälle. Ganz wichtig ist hier auch der Zeitraum. Wer in 3 bis 12 Monaten stirbt, ist ihrer Meinung nach besonders geeignet für eine palliative Behandlung. Alle anderen eignen sich nicht dafür. Für den Palliativmediziner Lukas Radbruch sind gerade solche Verallgemeinerungen schwierig. Also auch da würde ich bei so einem Computeralgorithmus fürchten, dass dann eben die individuelle Betrachtung des Patienten nicht mehr so eine Rolle spielt, sondern dann eben wirklich jemand so ein Etikett kriegt von so einem Algorithmus aus und damit dann nicht mehr optimal behandelt wird. Gesehen habe er das bereits beim Liverpool Care Pathway of the Dying in Großbritannien. Entwickelt wurde dieser Behandlungspfad in den 90ern, um Ärzten Entscheidungen zu erleichtern. Überprüft wurde, kann der Patient essen oder trinken, ist dabei Bewusstsein und kann er noch Medikamente schlucken. Trafen 2 dieser Bedingungen nicht zu, wurde der Patient auf die Palliativstation verlegt. Die Zahl der Patienten stieg an. Die Checkliste sorgte allerdings gleichzeitig dafür, dass das Krankenhauspersonal die Patienten auf der Palliativstation nicht mehr umfassend behandelte. Vor einigen Jahren wurde der Liverpool Care Pathway of the Dying deshalb wieder abgeschafft. Unabhängig von Erkrankungen können Voraussagen über die Lebensdauer, aber auch für die Altersforschung interessant sein. Besonders wenn es um die Einflussfaktoren auf den Alterungsprozess geht, meint Karl-Lenard Rudolph vom Leibniz-Institut für Alternsforschung. Jetzt ist es aber schwer vorauszusagen, wie viel tragen eigentlich diese verschiedenen Mechanismen zum Alternsprozess bei. Und da glauben wir, kann man wahrscheinlich die künstliche Intelligenz nutzen, um eben Voraussagen vom Computer treffen zu lassen. Für Menschen könne das eine Motivation sein, bestimmte schädliche Auslöser zu meiden und ihren Lebensstil zu verändern, meint Rudolph. Auch die Forscher aus Stanford wollen mit ihrer Voraussage Einfluss auf den Lebensweg eines sterbenden Menschen nehmen. Doch selbst eine Diagnose ist nicht nur eine Ansammlung von Daten und Fakten. Die Gesamtheit eines Menschen ist viel komplizierter. Emotionen wie Schmerzen zum Beispiel kann ein System nicht lernen. Ein Mensch hingegen schon. Deshalb kommt es auch für die Forscher in Stanford nicht in Frage, bei dem Urteil über die Zukunft eines Menschen nur auf eine künstliche Intelligenz zu vertrauen. Über den Algorithmus, der weiß, wann wir sterben werden, berichtete Carina Frohn.